Dialog 4. Wie schmeckt denn das Filet? Es wird mariniert, gegrillt und mit einer scharfen Tomatensauce serviert. Sie können es aber auch mit einer milden Estragon-Senfsauce bekommen.